Plötzlich war er da. Er stand mitten in meinem Büro. Sehr jung, sehr verlegen. Und starrte mich an. Mit riesengroßen Kalbsaugen. Ich hätte die Tür verrammeln sollen. Oder noch besser verreisen. Weit, weit weg von Babylon. Aber meine Kristallkugel war außer Betrieb an diesem 10. Januar 2012. Herr Jonas? Sie sind doch Herr Jonas. Ich glaube schon. Außerdem steht's draußen an der Tür. Ja, Herr Jonas, ich finde Sie toll. Sie sind ein Held. Ja, Sie sind der Größte, echt. Total der Größte. Hör mal zu, kleiner Jonas ist alles Mögliche. Eine Ein-Mann-Show, Jongleur, Clown, Feuerspucker, Degenschlucker. Der Mann auf dem fliegenden Trapez, der Mann, der durch den brennenden Reifen springt für 100 Euro pro Tag. Und Spesen, aber ein Held ist Jonas nicht. Jonas ist Detektiv, der letzte Detektiv. Nicht mehr und nicht weniger. Klar? Ja. Ja, Herr Jonas. Okay. Damit hätten wir geklärt, wer ich bin. Bleibt nur noch ein kleines Problem. Wer bist du? Ja, ich... Mein Name ist Justus. Und? Nur Justus. Ach ja? Ich will Detektiv werden. So einer wie Sie, Herr Jonas. Ich will bei Ihnen lernen. Bitte, Herr Jonas, lassen Sie mich bei Ihnen bleiben. Als Volontär. Es muss ja nicht lange sein, ein paar Wochen oder vielleicht nur ein paar Tage. Ich falle Ihnen auch bestimmt nicht lästig, Herr Jonas. Bestimmt nicht. Bitte, Herr Jonas. Weißt du, Kleiner, Jonas braucht einen Lehrling wie ein Beduine eine Höhlensonne. Und auch wenn ich einen brauchte, du bist mir zu klein und zu grün. Ich bin schon 18, Herr Jonas, und ich habe Erfahrung. Ich war 3 Jahre beim Werkschutz von Bio. Was soll ich dir beibringen, Kleiner? Im Büro rumsitzen, Däumchen drehen? Mehr ist nicht drin, Jonas hat keinen Fall. Doch, Herr Jonas, Sie haben einen. Das heißt, wenn Sie wollen. Elmer Zeitgeist ist unten. Ich habe ihn hergerollt. Er muss dringend mit Ihnen reden wegen Zora. Zora ist verschwunden. Zora Zeitgeist, eine Nachbarin. Sie hatte ihr Büro ein Stockwerk über meinem. Von Beruf war sie Reporterin, Investigatorin. Eine von vielen, im zweiten Glied, kaum bekannt. Bis vor etwa 3 Wochen. Da hatte sie einen Coup gelandet. Eine Story im Holo-Ökomagazin über einen Störfall bei Bio. Irgendwas mit einem verbotenen Unkrautkiller, den Bio heimlich produzierte für ein Land im Mittleren Osten. Trichlorphenol oder so ähnlich. Und bei der Produktion war was passiert. Ein Kessel ging hoch, Dioxin wurde frei, ein Mann kam ins Werkskrankenhaus. Bio machte natürlich sofort den Deckel drauf. Aber Zora hatte was gehört, bohrte nach und kam groß damit raus. Zoras Partner Elmer musste unten warten, weil der Lift kaputt war, wie meistens. Und weil er seinen Rollstuhl nicht auf den Buckel nehmen und in den 16. Stock schleppen konnte. Also stieg Jonas nach unten. Elmer war halbseitig gelähmt und Zora war eine Nachbarin. Eine Nachbarin, die verschwunden war. Seit 4 Tagen, Jonas. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Sie hat nicht angerufen. Und im Büro ist sie auch nicht. Justus hat sie überall gesucht. Sieh mal an, du bist nicht nur ein Detektiv in Spee, Kleiner, du bist auch ein Wohltäter der Menschheit. Deshalb bin ich ja bei Bio rausgeflogen, Herr Jonas. Weil ich Zora die Wahrheit gesagt habe über den Störfall und dass bei Bio Trichlorphenol produziert wird. Daher kennt ihr euch. Ja, und jetzt machen wir uns Sorgen um Zora. Weißt du, was ich glaube, Jonas? Ich glaube, Bio steckt dahinter. Kann ich mir nicht denken, Elmer. Was für einen Grund hätte Bio Zora verschwinden zu lassen? Ja, wenn ihre Story noch nicht erschienen wäre. Aber jetzt... Bio will sich rächen. Unsinn. Bio ist ein Großkonzern. Unmoralisch von mir aus. Aber praktisch. Rache ist kontraproduktiv, wie der Fachmann sagt. Rache bringt nichts ein. Das habe ich ihm auch gesagt, Herr Jonas. Aber Zora bleibt nicht so lange weg, ohne sich zu melden. Irgendwas muss passiert sein. Soll ich mich drum kümmern? Darum wollte ich dich bitten, Jonas. Und... Was dein Honorar angeht. Lass mal, Elmar. Das läuft unter Nachbarschaftshilfe. Kann ich mitmachen, Herr Jonas? Jetzt haben Sie doch einen Fall. Okay, Kleiner. Weil du ein Freund von Zora bist. Du gibst mir den Schlüssel zu ihrem Büro und dann fährst du Elmar nach Hause. Aber... Wir treffen uns in Zoras Büro. In einer Stunde... Stehe ich auf der Matte, Chef. Pünktlich. Fangen Sie nicht ohne mich an. Keine Sorge, Kleiner. Vorher hatte ich noch was zu erledigen. Ich jagte Sam ins Personal-Datensystem von Bio. Justus kam mir ein bisschen zu treu und bieder vor. Aber er war astrein. Seine Geschichte stimmte. Vor 3 Wochen gefeuert, wegen Illoyalität und Geheimnisverrat. Soweit alles klar. Sam hatte trotzdem was zu mosern. Sagt an und sprecht, o hoher Herr und Kampfgenosse. Was soll uns dieser kleine grüne Beinsteißer? Reine kühne Steinschmeißer. Steinbeißer. So sag ich doch. Sowas brauchen wir nicht. Nun nicht und nimmermehr. Sam ist mein Computer. Tüchtig, schlau und redegewaltig, zu redegewaltig. Sam ist ein verbaler Dauerchaot. Außerdem eigenwillig und eigensinnig. Ich weiß, ein Computer kann nicht eigenwillig und eigensinnig sein. Aber sagen Sie das mal Sam. Jonas ist Jonas und Sam ist sein Computer. Alles Weitere ist von übel. Möge es nun Judith heißen. Vorsicht, Sam. Judith Delgado ist für uns gestorben. Oder Yolanda Nix, wenn es denn erlaubt ist, diese ein wenig vorlaute junge Lady zu erwähnen. Mit Vergnügen, Sammy. Oder auch Justus. Nur Justus. Unverschämter Plagiator. Reg dich ab, Sammy, und lass den Kleinen in Ruhe. Soll er ein bisschen mitlaufen und was lernen. Das wird dir noch einmal leid tun, du Trottel. Ja, ich wollte sagen, eure vertrauensselige Blauäugigkeit. Damit sollte Sam recht behalten. Aber wie gesagt, an diesem Tag war meine Kristallkugel in der Werkstatt. Soras Büro war halb so groß wie meins und doppelt so aufgeräumt. Wandschrank, Stuhl, Tisch, Sojakaffmaschine, Computer mit Textsystem. Keine Leiche, kein Blut, keine Spur. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Was gefällt dir nicht, Sammy? Dass alles so klar und sauber und unauffällig ist. Oh, du mein mangelhafter Durchblicker. Unter glatter Oberfläche lauert das Chaos, sagt der weise Boseko. Wer immer das ist, hör auf zu unken, Sammy, tu was. Befehl, Herr Rittmeister, was tun? Was? Nimm dir den Computer vor, steig ein und sieh nach, woran Zora Zeitgeist in den letzten Tagen gearbeitet hat. Befehl, Angriffsziel Computer, Attacke! Ruhe! Na, was ist, Sammy? Nothing. Bitte? Zero. Nada. Nil. Null. Nix. Du verstehen, hä? Zora hat sich mit nichts beschäftigt. Genau. Mit nichts. Seit 3 Wochen. Und vorher... Die Biokiste. Und abermals. Genau. Das Material dazu ist säuberlich sortiert und abgelegt. Ergebnisse der Nachforschungen im Biowerkskrankenhaus, Befragungen von Justus, Werkschutzmitglied und Zeuge des Störfalls, Daten der Besuche von Handelsdelegationen aus Merdistan in Babylon, Korrektur, Babylon. Merdistan? Jener wenig sympathische Staat im Orient, für welchen laut Zora Zeitgeistenthüllungen Bio das giftige und darauf legal geächtete Herbizid Trichlorphenol herzustellen pflegt. Alles dies, wie bereits vermeldet, penibel, ja pedantisch geordnet und höchst übersichtlich archiviert. Merkwürdig. Soweit ich Zora kenne, geht sie mit ihren Unterlagen eher schlampig um. Ja. Außen hui, innen pui. Sagt der weise Boseko. Mitnichten. Ein Bonmot von Sam, dem Computer. Geschöpft aus dem reichen Schatz seiner Erfahrung. Ob Zora noch woanders Aufzeichnungen hat? Sie muss sich doch mit irgendwas beschäftigt haben. Hat sie auch, Chef. Da bin ich wieder. Ich weiß mich vor Freude kaum zu fassen, Kleiner. Eine große Sache, hat Zora gesagt. Größer als der Biostörfall. Es hat mit Ultex zu tun. Ultex, kurz für Ultimate Experience. Die letzte Erfahrung, der letzte Trend, die letzte Craze. Bei Ultex wurde man umgebracht. Das heißt so gut wie. Man ließ sich bis an die Schwelle des klinischen Todes bringen und wieder zurückholen. Durch Drogen. Und für schweres Geld natürlich. Ultex hatte ein Haus im Südosten von Babylon. Eine Monstrosität, genannt die Gruft. Am Rand der Trümmerwüste, die die Unruhen der 90er Jahre hinterlassen haben. Gleich neben dem Reservat. Vor einem halben Jahr war ich zuletzt hier gewesen. Fall Megastar. Keine gute Gegend. Ein Biotop für Psychos und Nachtmenschen. Für Straßensamurais und Killerkids. Aber wir waren ja zu dritt. Jonas, Sam und Justus. Wie die 3 Musketiere, Chef. 3 Musketiere. Von wegen 2 Herren aus Verona. Und ein unqualifiziertes Anhängsel. Sei still, Sam. Ja. Pass auf, Kleiner. Ich gehe jetzt rein. Kann ich nicht mitkommen, Chef? Du bleibst hier, Kleiner. Als Reserve und Rückendeckung. Behalt das Haus im Auge. wenn ich, sagen wir, nach einer halben Stunde nicht wieder draußen bin, kommst du nach und stellst fest, was los ist. Aber vorsichtig. Sie können sich auf mich verlassen, Chef. Ein kadaverdürrer Grufti im kalkweißen Hemd mit Ringen unter den Augen führte mich in einen Warteraum. Schwarze Vorhänge vor Spitzbogenfenstern. An den Wänden Kreuze und Sprüche. Viva la muerte. Und wenn nicht hier, wo sonst? Wenn nicht du, wer sonst? Berechtigte Frage. Die elegante Frau im gotischen Kirchengestühl musterte mich misstrauisch. Offenbar sah Jonas nicht aus wie jemand, der schnell mal ein bisschen sterben wollte. Aber weil sonst keiner da war, ließ sie sich dann doch herab, ein paar Takte mit mir zu plaudern. Ein irres Fili, sagt Iris, meine Freundin. Die ist schon 7-mal gestorben, stellen Sie sich das vor. Ungern. Ganz genau wie in den Sachen von Frau Dr. Rübler-Kotz, sagt Iris. Diese Klassiker, wissen Sie, haben Sie sicher im Holo gesehen. Erst ein wahnsinnig helles Licht und dann zieht das ganze Leben vorbei wie ein Holofilm. Vor dem inneren Auge irgendwie. Ungeheuer, sagt Iris. Absolut ultra super. Wer nicht wenigstens einmal tot war, kann überhaupt nicht mitreden, sagt Iris. Bitte, Herr... Jonas, nur Jonas. Ganz recht, Herr. Treten Sie näher. Aber ich war vor dem Herrn hier. Ein Sonderfall, gnädige Frau. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Der Typ hatte sich auf Sensenmann gestylt, aber sein Büro wirkte ganz normal. Nichts Gruftiges, kein Sarkophag, kein Kruzifix. Und der Sessel, den er mir anbot, kam aus Helsinki, nicht aus dem Kölner Dom. Wir haben Sie erwartet, Herr Jonas. Das wundert mich. Sie sind der Chef von Ultex? Ja, Herr Jonas, ich bin der große Tod. Sie können mich schlicht Morse nennen. Sie mich auch. Bitte, Herr Jonas, ein Mann, der kurz vor dem Tode steht, sollte keine schlechten Witze machen. Moment mal, Freund, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht hier, um zu sterben. Ja, das glaube ich Ihnen, Herr Jonas. Aber Sie werden es müssen, und zwar endgültig. Dreh ihm die Luft ab, 70. Plötzlich legten sich die massiven Backen eines Schraubstocks um meinen Hals. Von hinten. Immer fester, immer enger. Feuerräder drehten sich vor meinen Augen. In meinen Ohren explodierten Raketen, rauschten alle Ozeane dieser Welt. Dazwischen Stimmen. Undeutlich und weit weg. Wie im Traum. Wehren Sie sich nicht, Herr Jonas. Das nützt nichts. Wenn 70 mal super, lässt er nicht wieder los. Interessanter Name, 70. Wollen Sie wissen, warum er so heißt, Herr Jonas? Sagt ihm 70. Wegen meinem Intelligenzquotient, Boss. Sie werden nicht hier sterben, Herr Jonas. Eine echte Leiche bei Ultex wäre schlechte Publicity. Wir reichen sie weiter an unsere Mitarbeiter im Außendienst, sozusagen. Meine Bronchien kreischten, als ob sie tagelang nur Schwefeldampf und Höllenfeuer eingeatmet hätten. Mein Kopf war zersprungen und falsch zusammengeleimt worden. Irgendwas Hartes drückte Serpentinen in mein Kreuzbein. Meine Hände, ich lag auf meinen gefesselten Händen, auch die Füße waren gefesselt. Ich versuchte, die Augenlider aufzuwuchten. 100 Jahre später hatte ich es geschafft. Jonas konnte sehen. Und was sah Jonas? Ein Stück grauen Himmel durch ein Loch im Dach. Trümmerwände. Ein historisches Sprechfunkgerät anno Vietnam. Und Kinder. Kinder zwischen 6 und 14, in altmodischen Kampfanzügen, braun und olivgrün, Buschmesser im Gürtel, antike M16 Sturmgewehre unter dem Arm. Ein Junge mit einer goldenen Kokarde am grünen Barett stand neben mir und trat mich mit seinen Parastiefeln immer wieder, immer an dieselbe Stelle. Hör auf! Das tut weh! Soll's auch, Alter! Oh. Weißt du, wo du bist? Reservat. Kennst dich aus, Alter. Wenn du es genau wissen willst, du bist im Kommandobunker der Rambos. Der einmaligen, unbesiegbaren Rambos. Ra, ra, Rambo! Killer Kids, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Dir wird gleich gar nichts mehr fehlen, Alter. Weißt du, wer ich bin? Was spielen wir hier? Quiz für die Hausfrau? Werd nicht frech, Alter! Ich bin der einmalige, unbesiegbare Dakota. Der Chief der einmaligen, unbesiegbaren Rambos. Ra, ra, Rambo! Ra, ra, Rambo! Ra, ra, Rambo! Weißt du, was wir mit dir machen, Alter? Wie oft darf ich raten? Dreimal? Easy, Alter. Wir löten dich auf ein Eisengitter und machen dir Feuer unterm Hintern. Und dann grillen wir dich, Alter. Ganz langsam, ganz cool. Und wenn du zu laut quackst, gießen wir dir Benzin ins Maul und halten ein Streichholz dran. Der dritte Weltkrieg, dachte Jonas, machte sich flach und robbte in eine Ecke. Aber es waren bloß wieder Killerkids. Eine neue Gang. Bunte Flickenkostüme und knallrote Hennerhaare. Und weil die Angreifer keine alten Sturmgewehre hatten, sondern moderne Laserstrahler, schafften sie die Rambos. Sie brachten sie um, alle. Bis auf den unbesiegbaren Dakota. Den verschnürten sie zu einem quadratischen Paket und legten ihn ab. Zwecks späterer Freizeitgestaltung vermutlich. Und dann entdeckten sie Jonas und holten ihre Chefin. Ein etwa 12-jähriges Mädchen mit einem spitzen, schwarzen Hut auf den roten Locken. Hey, du bist doch kein Rambo. Sehe ich so aus, Schwester? Weißt du, was du bist? Jetzt geht das Quiz wieder los. Du bist Kriegsbeute. Kannst du Lösegeld zahlen? Wenn es sein muss. 50 Euros könnte 50 ich vielleicht... 50 Euros? Du tickst wohl nicht richtig. Schaff den Kerl raus und lasert ihn ab. Augenblick, Schwester. Wollen wir nicht noch mal in Ruhe darüber reden? Zwecklos. Aber Schwester... Ich bin keine Schwester. Ich bin Anaconda. Einmalig und unbesiegbar. Angenehm, mehr oder weniger. Ich bin Jonas. Anaconda, die Matriarchin der ewig siegreichen Witches. We are the Witches. We are the Witches. Wir haben alle geschlagen. Die Paras, die Heavy Metals, die Yuppies, die Contras, die Horrors, die Sadomasos. Und jetzt auch die Rambos. Wir sind die Größten. Uns gehört das Reservat. Und morgen die ganze Welt. Gratuliere. Jonas? Hast du gesagt, du heißt Jonas? Stimmt. Nur Jonas? Stimmt auch. Der letzte Detektiv? Und wieder genau ins Schwarze, Damen und Herren. Wieder ein Volltreffer. Red nicht so viel. Du hast also Zombie und seinen Laden hochgehen lassen vor 2-3 Jahren. Da bin ich dir was schuldig. Mach ihn los. We are Witches! We are Witches! We are Witches! Danke, Anna. Würdest du mir einen Gefallen tun? Vielleicht. Frag Dakota, wie er an Jonas gekommen ist. Okay, Jonas. Kleine Fische. Dakota wollte nichts sagen. Aber Anaconda hatte ein paar gute Mittel gegen verbale Verstopfung. Ein bisschen laut, ein bisschen unsauber, aber sehr wirkungsvoll. Dakota packte aus. Jonas war ihm geliefert worden. Von Ultex-Mitarbeitern in einem E-Laster. Nach Voranmeldung über das Funkgerät. Frankenstein. Frankenstein hat gefunkt, dass wir wieder einen kriegen. Von Ultex. Und wir sollen ihn alle machen. Frankenstein? Du meinst Mors von Ultex. Meint er nicht. Frankenstein war früher Chief der Rambos, vor Dakota. Dann ist er weg, weil er zu alt war für ein Killer-Kid. Er ist raus aus dem Reservat, rüber zu euch. Und da ist er was geworden. Was? Was Wichtiges. Genauer weiß ich's nicht. Vielleicht Dakota? Nein, nein, nein, keine Ahnung, wirklich nicht, echt. Frankenstein ist so eine Art Ehrenchief der Rambos. Deshalb arbeiten sie für ihn. Und weil er sie bezahlt. 1000 Euro jeden Monat. Oh, nicht schlecht. Und was müsst ihr dafür tun? Frankenstein sagt uns Bescheid. Über Funk. Und dann schickt er uns Typen zum Killen. Zum Beispiel Jonas. Ja, ja, oder die Tussi vor 4 Tagen, diese Reporterin. Zora Zeitgeist? Ja, Zeitgeist. Komischer Name. Was habt ihr mit ihr gemacht? Na was? Sie ist tot. Ja, manchmal kommen auch bloß Leichen zum Wegschaffen, 1 oder 2. Aber neulich war es ein Riesenhaufen, ganzer Container voll, mehr als 20. Und alle tierisch zerfleddert, total kaputt. Neulich? Wann? Weiß nicht. Denk nach, Dakota, oder... Nein, nein, nein, bitte nicht. Dezember. 1. Dezember. 1. Dezember, da war doch was. 1. Dezember 2011, Störfall bei Bio. Der, den Zora Zeitgeist aufgedeckt hat. Seltsam. Was hast du mit Dakota vor, Anna? Muss mir noch was einfallen lassen. Was ganz Besonderes. Heb ihn erst mal auf. Und das Funkgerät auch. Ich hab eine Idee. Wenn die Sache klappt und wenn du mir hilfst, dann verspreche ich dir ein gewaltiges Lösegeld. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich kann mir eine Menge vorstellen, Jonas. See you. Als ich die Bürotür aufmachte, fiel Volontär Justus vor Schreck fast vom Stuhl. Von meinem Stuhl. Anscheinend wollte er mal üben, wie ein richtiger Detektiv sitzt. Chef, da sind Sie ja endlich. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Nett von dir, Kleiner. Warum bist du nicht nachgekommen, wie wir vereinbart hatten? Bin ich doch, Chef. Nach einer halben Stunde, ganz pünktlich. Und da haben die mir gesagt, sie sind schon weg. Durch den Hinterausgang. So, und das hast du geglaubt. Was ist denn passiert, Chef? Auch nichts Besonderes. Man hat nur versucht, mich umzubringen. Wirklich, Chef? Wer denn? Herr Moss von Ultex und eine Horde rabiater Killerkids. Um Gottes Willen. Wie sind Sie denn da rausgekommen, Chef? Och, das erzähle ich dir mal später, Kleiner. Zu deiner Belehrung und Auferbauung, jetzt habe ich keine Zeit. Ich bin nur gekommen, um meinen Leser zu holen. Und Sam. Hast du ihn irgendwo gesehen, Kleiner? Ah, hier. Die drahtlose Taschenausgabe, meine ich. Hallo, hier bin ich, oh Leuchte meines Daseins. Im Schreibtisch rechts, du Trost meiner schlaflosen Nächte. Ach, neben der Whiskyflasche, du Dörfkopf. Grüß Gott. Zwei Dinge braucht der Detektiv. Whisky und Sam. Ja. So, mach's gut, Kleiner. Wo gehen Sie hin, Chef? Zu Ultex. Ich werde mir diesen Moss mal vorknöpfen. Nehmen Sie mich nicht mit, Chef? Besser nicht, Kleiner. Wenn du mir den Rücken deckst, muss ich gleichzeitig nach vorn und nach hinten gucken. Bleib schön zu Hause und halt die Stellung. Ja, halt die Stellung. Diesmal war die Ultex-Gruft so tot wie ihr Name. Gruftis und sterbegeile Damen waren ausgeflogen. Moss war noch da. Er lag in seinem Büro und sah nicht gut aus. Jemand hatte ein T-Sieb aus ihm gemacht, mit einem Laserstrahler. Sein Gesicht war verzerrt. Offenbar war er nicht leicht gestorben. Erstaunlich, Herr Konsul, wo er doch so viel Übung in Sterben hatte. Hier liegt übrigens noch einer. Ein stark behaarter Gentleman mit riesigen Pranken. Das dürfte 70 sein. 70, der wilde Bürger. Auch tot. Noch ganz warm. Sein Boss auch. Das heißt... Die Herrschaften sind erst vor sehr kurzer Zeit ins Jenseits befördert worden. Das gibt einem Computer zu denken. Einem Detektiv auch, Sammy. Wem gehört Ultex? Kannst du das feststellen? Nichts leichter als dieses, euer Fragwürden. Firma Ultex gehört der Freundheim AG Babylon. Sagt mir nichts. Du warst doch ab, du Hektiker. Freundheim AG Babylon gehört der Thanatos Corporation New York. Die Thanatos Corporation New York gehört der Thanatos Holding auf den Bahamas. Eine sogenannte Briefkastenfirma. Die Thanatos Holding... Stopp, das dauert mir zu lange. Überspringen die nächsten Stationen, Sammy, und sag mir gleich die letzte, den wirklichen Besitzer. Bio. Was? Bio, Babylon. Surprise, Surprise. Ja und nein. Irgendwie hatte Bio die Neigung, ständig in meinem Fall aufzutauchen. Unerwartet und überraschend. So überraschend wie die Nachricht von Zoras Ermordung, wer immer dahinter steckte. Möglicherweise war an dem Störfall von damals mehr dran, als Zora rausgekriegt hatte. Aber dazu konnte ich ja jemand ausfragen. Einen Ex-Werkschützer und Augenzeugen. Am 1. Dezember hatte ich Dienstchef. In der geheimen Produktionseinheit, wo Bio dieses Trichlorphenol für Merdistan macht. Ich war in der Steuerzentrale. Und plötzlich merke ich, wie der Aufseher am Pult nervös wird. Er guckt immer wieder auf seine Monitore und Messgeräte. Dann springt er auf. Was ist los, sage ich. Und er sagt, der Autoklav spielt verrückt. Autoklav? Ein in der chemischen Produktion verwendetes Großgefäß zum Erhitzen unter Druck, euer Unbeschlagenheit. Eine Art Dampfkochtopf. Aha. Mach weiter, Kleiner. Der Druck ist viel zu hoch, sagt Samsa. Samsa? Der Aufseher. Gregor Samsa heißt er. Die Temperatur ist auch zu hoch, sagt er. Und was das Schlimmste ist, wir haben Austritt von TCDD. Blutigen chemischen Laien, bekannter als Sevesodioxin. Ich muss abstellen, sagt Samsa. Sonst wird ganz Bioland verseucht. Und er rennt zum Schott. 5 Minuten später ist er wieder da. Er kann gerade noch das Schott hinter sich verriegeln, dann bricht er zusammen. Ich habe inzwischen internen Alarm gegeben. Die Sanitäter kommen und bringen Samsa ins Werkskrankenhaus. Und soviel ich weiß, liegt er da heute noch. Mit Dioxinvergiftung und einer schweren Chlorakne. Es lebe Herr Samsa! In Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Fahne. Gedichtet von Sam Frey nach Fontane. Ein Held. Das hat auch Frau Zeitgeist über Samsa geschrieben. Richtig, Zora. Wann war sie bei Vio? 2 Wochen später, Chef. Um den 15. herum. Vor 4 Wochen. Hoffentlich ist die Spur noch nicht kalt. Na, das wird sich zeigen. Sie wollen zu Bio, Chef? Du hast es erfasst, Kleiner. Und wie wollen Sie reinkommen? Heimlich? In Verkleidung? Aber sicher, Kleiner. Als Superman, in Faschingsmaske und langen Unterhosen. Du hast zu viel Fantasie. Jeder kann sich in Bioland umgucken. Ganz offen, für 10 Euro. Jonas wird Tourist, falls heute noch ein Sightseeing-Bus fährt. Sam? In genau 44 Minuten vom zentralen Busbahnhof. Dann müssen wir uns beeilen. Und ich, Chef? Du kannst dich bei Bio nicht sehen lassen, Kleiner. Dich haben sie gefeuert, ich kenne sie. Du übst weiter Stellung halten. Geduld, mein lieber junger Freund, ist die wichtigste Eigenschaft des Detektivs. Vermerke dir dies in deinem Poesiealbum zur dauernden Beherzigung. Bio hieß früher Chemoplast. Aber vor etwa 20 Jahren hatte der Vorstand die Zeichen der Zeit erkannt und den Konzern umbenannt. In Bio. Und nicht nur der Name wurde geändert, auch das Erscheinungsbild kriegte eine kosmetische Operation verpasst. Bio wollte nichts zu tun haben mit lauten Fabrikhallen, stinkenden Schornsteinen, hässlichen Rohrleitungen. Bio stellte Bioland in die Gegend. Auf einem Gelände im Südosten von Babylon, nicht weit von Ultex und vom Reservat. Aber ganz, ganz anders. Bioland ist eine Art Supergewächshaus. Ein künstliches Ökosystem, elektronisch gesteuert. Oben drüber eine gigantische Plexiglaskuppel mit Klimakonvertern und Deflektoren. Darunter eine wunderschöne mitteleuropäische Landschaft wie vor 100 Jahren. Mit allem, was dazu gehört. Wald und Feld, Wiesen und Gärten, ein Teich, ein Bauernhof für die Verwaltung von Bio, ein Heuschober und so weiter. Einen Teil der Produktion hat Bio ausgelagert in die dritte Welt. Was noch da ist, liegt unter Bioland, wo man es nicht sieht, nicht hört, nicht riecht, wo es nicht stört. Bioland ist berühmt. Wer nach Babylon kommt, muss Bioland gesehen haben. Bio hat einen Sightseeing-Service aufgezogen mit E-Bussen, die mehrmals am Tag fahren, unter sachkundiger Führung. So stand's im Prospekt, den Jonas mit dem Ticket in die Hand gedrückt kriegte. Beachten Sie neben den landschaftlichen Schönheiten bitte auch die zahlreichen Vertreter einer mannigfaltigen Tierwelt in Wald und Flur, meine Herrschaften. Das grasende Rind, das scheue Reh, die bunte Schar sangesfreudiger Vöglein. Simulationen, meine Herrschaften, das versteht sich. Holoprojektionen sowie geschickt verborgene Tonbänder. Das gleiche Illusionssystem wie im Ihnen zweifellos bekannten Romantic Park zu Babylon. Wir haben nunmehr die Waldlichtung erreicht, meine Herrschaften. Sehen Sie links zwischen den Bäumen den spitz zulaufenden Giebel mit dem Hirschgeweih? Das ist das Forsthaus, der Sitz des Vorstandes von Bio. Und rechts hinter der Taxushecke haben wir die Tannenklinik, das Bio-Werkskrankenhaus. An dieser Stelle legen wir einen kurzen Aufenthalt ein, meine Herrschaften. Sie können aussteigen und holografieren, wenn Sie wollen. Aber bleiben Sie bitte zusammen und entfernen Sie sich nicht allzu weit von Ihrem Bus. Kann man sich die Häuser auch von innen ansehen? Bedauere, mein Herr, das ist leider nicht möglich. Haben Sie bitte Verständnis für diese kleine Einschränkung. Die Insassen der Klinik sollen in Ruhe und Frieden Genesung finden. Und auch der Vorstand, auf dessen Schultern die gewaltige Verantwortung für den gesamten Konzern ruht, hat ein Recht auf ungestörte Arbeit. In 5 Minuten geht es weiter, meine Herrschaften. Ohne mich, dachte Jonas. Ganz zufällig und beiläufig wanderte ich immer tiefer in den Wald, Richtung Krankenhaus. Nach 100 Metern stellte ich mich hinter einen dicken Baum und versuchte, wie die naturgetreue Holoprojektion eines scheuen Rehs auszusehen. Offenbar war ich nicht überzeugend. Plötzlich stand ein Typ in himmelblauer Uniform vor mir, unter seiner Jacke eine diskrete Beule, die verdächtig an einen Knockouter erinnerte. Bio-Werkschutz, mein Herr. Sie haben sich verlaufen. Wie wo, Herr Wachtmeister? Ich wollte mir nur ein bisschen die Beine vertreten. Sie haben sich verlaufen, mein Herr. Ich bringe Sie zu Ihrem Bus. Brauchen Sie nicht. Ich bin schon allein zurück. Ich bringe Sie zu Ihrem Bus, mein Herr. Folgen Sie mir. Der Ausflug nach Bioland war also eine Pleite gewesen. Einerseits. Andererseits hatte ich viel gelernt. Über Felder und Wälder, über Vögel und Viehzeug. Und ich wusste jetzt, wo das Bio-Werkskrankenhaus lag. Und wo der Vorstand unter der Last der Verantwortung fast zusammenbrach. Was wollen Sie jetzt machen, Chef? Jetzt, Kleiner? Gar nichts, es ist spät. Jonas geht schlafen und du gehst nach Hause. Aber Chef, Sie wollen doch nicht aufgeben. Sie doch nicht. Jonas hakt nach. Jonas ist hartnäckig. Jonas ist stur. Ja, da hat er recht, Meister. Und wo er recht hat, hat er recht. Auch wenn er bloß ein Lehrling ist. Volontär. Hm? Na ja, auch gut. Im Moment ist Jonas müde und sonst gar nichts. Aber morgen machen wir ein Brainstorming. Zu dritt wird uns schon was einfallen. Brainstorming zu dritt, lächerlich. Der eine hat keins, beim zweiten ist nicht viel los damit. Und nur der dritte hat ein vollwertiges, erstklassiges solches. Was meinst du, Sammy? Brain, du Bumskopf. Brain. Hirn. Denkapparat. Jonas ging schlafen. Aber nicht für lange. Um 12 heulte der Wecker. Mitternacht, Dr. Schweitzer. Jonas stand auf und packte zusammen, was er so brauchte. Guerilla-Anzug aus dem antarktischen Krieg, Sauerstofftank, Laser, Knockouter und Sam natürlich. Anna Conda wartete schon. Ich wusste, dass Bio-Abfallstoffe ins benachbarte Reservat leitete. Illegal. Aber ich wusste nicht, wie und wo. Das wusste Anna. Am besten, du nimmst das Rohr unter dem alten Funkturm, gleich beim Kommandobunker der Rambus. Bloß, dass der jetzt den Witches gehört, weil es die Rambus nicht mehr gibt. Aber das weiß draußen noch keiner. Wie geht's meinem Freund Dakota? Schlecht. Ganz schlecht. Ich habe ihm erzählt, was wir mit ihm machen. Aber erst später, Anna. Du weißt, was Dakota sagen soll, wenn er von Frankenstein angefunkt wird. Logo, Jonas, hör auf, mich zu nerven. Zieh deine Killerklamotten an und tauch ab. Was ist in dem Rohr? Ein bisschen Wasser. Und irgendwelches Gift natürlich. Aber nichts Schlimmes. Der Anzug ist säurefest und chemiestabil, steht in der Gebrauchsanweisung. Unterschrieben vom Kriegsminister. Und ein Minister lügt nicht, oder? Komm wieder, Jonas. Du schuldest mir ein Lösegeld. Im schwachen Licht aus Bioland ragte die schiefe Spirale des Funkturms in den Nachthimmel wie das Skelett eines Krüppels in der Anatomie. Jonas warf einen Blick zurück. Dann verschwand er in der Unterwelt. Nicht zum ersten Mal, siehe Schmiergeld oder Spielwiese. Da musste ich durch ganz andere Sachen kriechen. Trotzdem schaltete ich auch diesmal auf Eigenluft. Sicher war sicher. Was da, wo ich auftauchte, produziert wurde, weiß ich nicht. Ich blieb erstmal auf Sauerstoff und in Deckung. Zwischen mir und der Oberwelt standen ein Aufseher und ein Werkschützer. Kein Problem. Wozu hatte ich den Knockouter? Draußen fühlte ich mich sicher. Im Großen und Ganzen. Der Anzug machte mich praktisch unsichtbar. Außerdem wurde Jonas nicht erwartet. Nicht jetzt. Erst morgen. Eine halbe Stunde und zwei zur Ruhe gelegte Werkschützer später war ich im Keller der Klinik, wo der Datenspeicher stand. Kein ganz taufrisches Modell. Ein altes Hündchen ist das. Euer Untertreibung. Überholt und abgeschrieben. Typisch. Beim Krankenhaus wird gespart. Ist das Ding gesichert? Jotta, ihr Rechte, was soll schon heißen gesichert? Klar, da ist was. Eine alte, rostige Kette, bildlich gesprochen. Die knackt Sammy mit links. Okay, Sammy, dann knack mal. Und wenn du fertig bist, fragst du den Kollegen... Kollege? Ich bitte euch, Herr. Der Scherz ist gar zu grausam. Shakespeare. Halt uns nicht auf, Sam. Frag ihn nach Samsa. Gregor Samsa. Negativ. Kein Gregor Samsa, kein Gregor, kein Samsa oder auch weder Gregor noch Samsa. Kein Gregor Samsa, am 1. Dezember 2011 eingeliefert? Ganz und gar kein Gregor Samsa, überhaupt jemals eingeliefert, du Weichei. Das gibt's doch nicht, Sammy. Gestatten euer Liebten eine klitzekleine Korrektur? Den gibt es nicht, den Gregor Samsa. Denn siehe und staune, auch im Biopersonalsystem ist eine Person dieses Namens nicht verzeichnet. Eine Unperson? Die Heldenlegende, die Zora Zeitgeist berichtet hat, stimmt also nicht. Wahrscheinlich ist der ganze Störfall Schwindel. Aber warum hat Bio dann nicht dementiert? Was ist hier am 1. Dezember passiert, Sammy? Zweierlei, euer Gestrengen. Erstens, Besuch einer Handelsdelegation aus Merdistan, welche sich, wie die in dieser Datei gespeicherten Verpflegungslisten ausweisen, vorzugsweise im Werkskrankenhaus aufgehalten hat. Zweitens, am besagten Tage verzeichnete besagtes Werkskrankenhaus einen unheimlich starken Abgang. Was soll denn das nun wieder heißen? Abgang, du Birnenkompott. Exitus. Tod. Am 1. Dezember 2011 sind in dieser Klinik ungewöhnlich viele Menschen gestorben. Präzise 22. Todesursache? Nicht vermerkt. Übrigens sind die Betreffenden nicht wie sonst üblich einem Bestattungsinstitut überstellt. Vielmehr, so steht es geschrieben, zur endgültigen Beseitigung weitergereicht worden. Wohin? Nicht vermerkt. Ins Reservat. Zu Dakota und den Rambos. Am 1. Dezember haben sie einen ganzen Container voller Leichen gekriegt. Mehr als 20, hat Dakota gesagt. Kaputt und tierisch zerfleddert. Von Frankenstein, ihrem Ex und ihren Chief. Der arbeitet also für Bio. Hatten wir uns das nicht gleich gedacht, Kumpel? Aber jetzt wissen wir, Sammy. Und hinter der Sache steckt tatsächlich ein Störfall, ein super Störfall mit 22 Toten. Da muss mehr in die Luft gegangen sein als ein Autoklav? Bedauere zutiefst widersprechen zu müssen, euer Vorschnelligkeit. Alle 22 waren bereits längere Zeit vor dem 1. Dezember Insassen dieses Krankenhauses. Das heißt, ein Unglück hier im Krankenhaus. Eine Katastrophe. Mehr als nur dies, Brüder und Schwestern. Lasset uns noch einmal zurückkommen auf den bereits kurz angesprochenen Besuch der merdistanischen Delegation. Merdistan ist ein Staat, welcher, wie wir wohl wissen, seit Jahrzehnten im Kriege liegt mit dem Nachbarland Marik. Und wie wir ebenfalls wissen, setzt Merdistan in diesem Krieg massiv chemische Kampfstoffe ein. Nervengifte wie Tabun und Soman, sogenannte V-Stoffe und Fluoracetate. Aber auch Psychogifte, etwa Lyserk und Benzylsäurederivate. Merdistan selbst ist nicht in der Lage, diese Stoffe zu produzieren. Woher es sie bezieht, ist nicht bekannt. Bis jetzt. Kein Störfall, kein Unglück, ein Test. Hat man das Unmögliche eliminiert, mein lieber Watson, so muss das, was übrig bleibt, und sei es auch noch so unwahrscheinlich, die Wahrheit sein. Wie komme ich in den Speicher, Sam? Wir brauchen die Platten mit den relevanten Informationen. Wir holen sie raus, nehmen sie mit. Und deponieren sie an geeigneter Stelle. Das hieß bei Anaconda im Reservat. Und als das erledigt war, legte sich Jonas für ein paar Stunden hin, bis es hell wurde. Dann ging ich auf die Suche nach einem funktionierenden Phon. Das dauerte seine Zeit. Ich rief den Vorstand von Bio an und wartete. Auf die große schwarze E-Limousine, die mich einsammelte und nach Bioland brachte. Ins Forsthaus. In ein gemütliches Zimmer. Mit Gehörn an den Wänden und Bildern von röhrenden Hirschen. Mit einem Kamin und drei Sesseln. Zwei waren besetzt. Frau Professor Green. Herr Professor Roth. Jonas. Nur Jonas. Sie sind der Vorstand? Wir beide. Sie haben die Platten bei sich? Sehe ich aus wie ein Hirnamputierter? Die Platten sind in Sicherheit. Und damit wir das gleich abklären, wenn ich mich nach einer Stunde nicht melde, werden die Daten vervielfältigt und an die Medien geschickt. An die Ökopolizei sowieso. Sie bluffen, Herr Jonas. Wollen Sie es riskieren? Sie haben uns überrascht, Herr Jonas. Auf Ihren nächtlichen Besuch waren wir nicht vorbereitet. Die Dateien sollten erst heute umgestellt werden. Das können Sie sich jetzt sparen. Was schlagen Sie vor? Das hat uns Frau Zeitgeist auch gefragt. Vor gut 3 Wochen in diesem Raum. Sie hatte ebenso gut recherchiert wie Sie, Herr Jonas. Und Daten eruiert, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Dass Sie ein Giftgas getestet haben. Für Ihre Kunden in Merdistan. Und dass Ihnen der Test aus dem Ruder gelaufen ist. Sie irren, Herr Jonas. Der Test ist durchaus nicht, wie Sie sich ausdrücken, aus dem Ruder gelaufen. Er ist planmäßig durchgeführt worden. Sein Ergebnis war erwartet und für alle Seiten höchst zufriedenstellend. Bio hat nämlich ein neues Psychogift entwickelt. Auf der Basis von Benzylsäure oder BZ, wie wir kurz sagen. Oder sollten wir wirklich in die Details gehen, Frau Kollegin? Warum denn nicht, Herr Kollege? Es handelt sich um eine Variation jener Ihnen bekannten Selbstmorddroge, die von der verstorbenen Frau Professor Caligari vor etwa 3 Jahren durchgetestet wurde. Der Testmarktfall. Ich weiß. Unser Produkt, wir haben es intern Berserkerdroge getauft, führt bei den Betroffenen zu schrankenlosem Aggressions- und Autoaggressionsverhalten. Das heißt, zu Mord und Selbstmord. 22 tierisch zerfledderte Leichen. Ein schlagender Beweis. Unsere Geschäftsfreunde aus Merdistan waren sehr beeindruckt. Was übrigens Frau Zeitgeist betrifft, so zeigte sie sich vernünftigen Argumenten durchaus aufgeschlossen. Wir konnten sie nicht aus dem Wege räumen. Ihre Auftraggeber wären misstrauisch geworden und hätten andere Investigatoren geschickt. Also haben wir ihr die Informationen abgekauft. Und weil sie ja irgendein plausibles Resultat vorweisen musste, haben wir uns den falschen Störfall ausgedacht. Glaubhaft und in Maßen schwerwiegend. Insofern eine ideale Legende. Leider wurde Frau Zeitgeist zu gierig. Sie konfrontierte uns mit neuen, sehr hohen Forderungen. Unklugerweise nach der Publikation ihrer angeblichen Untersuchungsergebnisse. Wir hatten also freie Hand und konnten dafür sorgen, dass sie uns nicht mehr zur Last fiel. Damit war die Angelegenheit ausgestanden. Dachten wir. Aber dann traten Sie in Erscheinung, Herr Jonas. Wir könnten uns vorstellen, dass auch Sie ein offenes Ohr für vernünftige Argumente haben. Vielleicht. Wie viel? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den von Ihnen entwendeten Daten lediglich um Hinweise, nicht aber um Beweise handelt, 100.000 Euro. Sehe ich aus wie ein Kleinviehhalter. 200.000. Wir einigten uns auf 1 Million. Eine schöne runde Summe, leicht zu merken, aber nicht so leicht zu übernehmen. Wir mussten einen Austausch arrangieren. Nicht bei Jonas, nicht in Bioland. Auf neutralem Boden, an der Grenze zum Reservat. Sie kennen den alten Funkturm. Selbstverständlich. Da treffen wir uns. In 3 Stunden. Wäre Ihnen das recht? Einverstanden. Sie kommen allein, das heißt zu zweit. Ohne Werkschutz. Und Sie, Herr Jonas? Ich bringe jemand mit. Einen Detektiv ins Fee. 2 gegen 2. Das ist nur fair. Wir haben nichts dagegen. Seien Sie pünktlich. 5 Minuten vor der Zeit waren wir da. Der Funkturm sah immer noch aus wie ein verbogenes Gerippe. Wir warteten, direkt neben dem Kommandobunker. Justus wirkte nervös, vielleicht der Lerneifer. Und dann kam er auch schon über die Steine gestolpert, der doppelte Bio-Vorstand, ohne Begleitung. Professor Roth trug einen Aktenkoffer. Ihr Geld, Herr Jonas. Die Platten sind hier in der Tasche. Geben Sie den Koffer rüber. Einen Augenblick, Herr Jonas. Spielen Sie Bridge? Poker. Und auch das nur manchmal. Warum? Weil die Zeit gekommen ist, die Karten auf den Tisch zu legen. Alle Karten. Auch den Trumpf, den wir bisher im Ärmel versteckt hielten. Der junge Mann an Ihrer Seite, den Sie als Justus kennen, gehört zu uns. Zu Bio. Er ist unser Experte für Sonderaufgaben. Nachdem er das Problem Zora Zeitgeist gelöst hat, blieb er noch für gewisse Zeit bei Ihrem Partner Elmer, um jede nur mögliche unerfreuliche Weiterung der Affäre im Keim zu ersticken. Und dann hat er sich an Jonas gehängt. Jawohl, Chef. Ich bewundere Sie ja so, Chef. Ich will von Ihnen lernen, Chef. Jetzt siehst du ganz schön alt aus. Was, Alter? Blass dich nicht auf, Kleiner. Jonas weiß längst Bescheid, dass du in Wirklichkeit Frankenstein heißt, dass du für Bio die Drecksarbeit machst. Du warst nicht gut, Kleiner. Du hast die naive Masche schwer übertrieben. Du hast mich zu Ultex geschickt. Du hast Morse umbringen lassen, damit ich ihn mir nicht vornehmen konnte. Und jetzt hast du deine Rambos hierher bestellt, per Sprechfunk. Sie sitzen in der Falle, Herr Jonas. In der Störfalle. Wenn Sie uns das Wortspiel gestatten. Ra-ra-Rambo! Ra-ra-Rambo! Gut gebrüllt, Kleiner. Hat nur leider gar keinen Zweck. Weil nämlich gar keine Rambos da sind. Alle in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Deine Funkkommandos, Kleiner, sind bei der falschen Adresse gelandet. Und jetzt ist Jonas dran mit Ausspielen. Jonas hat auch einen Trumpf im Ärmel. Aber einen höheren als Bio. Anna! Anaconda! We are the witches! Hände hoch! Du doch nicht, Jonas. Anaconda war selig. Der Aktenkoffer war zwar leer, aber sie hatte Frankenstein. Und die Aussicht auf ein gigantisches Lösegeld für Green und Rot. Außerdem hatten beide etwas Bargeld in den Taschen. 1100? 1200? Und ein bisschen Kleingeld. Willst du nicht auch was, Jonas? Okay. 2 Tage Arbeit, Spesen. Sagen wir 300 Euro. Oh, Sankt Jonas, der korrekte Schutzpatron aller Korinthenkacker. Noch ein Wort, Sammy, und ich lass dich hier. Bleib doch noch ein bisschen, Jonas. Wir machen ein Fest, einen großen Hexensabbat mit Dakota und Frankenstein. Soll ich dir sagen, was wir mit ihnen machen? Besser nicht, Anna. Ich möchte heute Nacht ruhig schlafen. Eigentlich bist du ein ganz brauchbarer Typ, Jonas. Aber weich. Viel zu weich. Da mochte sie recht haben. Zu Hause wartete Elmar, unten in der Eingangshalle. Ich sagte ihm, Zora sei tot, ermordet, von Bio. Ich hab's ja gewusst. Eine Zora. Anders konnten sie sie gar nicht zum Schweigen bringen. Weil sie so geradlinig war und so unbestechlich. Geradlinig wie ein Korkenzieher, unbestechlich wie ein Baustadtrat. Aber das sagte ich nicht. Ich drehte mich um und stieg die Treppe hoch, in den 16. Stock. Der Lift war kaputt, wie meistens. Ach ja, der Mensch vom Weibe geboren, muss sich abfinden mit den Unzulänglichkeiten seines Daseins. Er muss sich, wie man so sagt, nach der Strecke decken, nein, in die Ecke drecken, eine Zecke hacken. Nach. Sag ich doch, du Kekskopf.